blood, the black chew the solid bomb. The walls of a bad black bottom kind. They are the sick breath in my hind. They are the sick breath in my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger. Like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade. Or at least that's what I'm told. I give my good hand to evil all across his brother's fist. That filthy thigh, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. Tis a long-suffering shackle, calling all that ripple blow. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. In a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-waiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning with all this measuring of proof. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof, and nor a motive why. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. And in the way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. A lie for a lie and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke. Höhle, der Monk auf dem Weg. Ein Bus verfehlte sie um 20 Zentimeter. Und auf dem Flugplatz war sie ernsthaft in Gefahr. Zwei Doggen folgten ihr um 8 bis Breite. Und kurz nach 12 traf sie ein Buchenpaar. Und auf Tapetenwechsel sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Die eine sprach, sie haben hier nichts zu suchen, sowas wie sie hatten. Nicht einmal ein Nest. Sie wurde gelb vor Ärger und weil's auch schon Herbst war, Verzweiflung kroch ihr langsam ins Geäst. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Bis das Beil, was sie im Morgen schimmert, gleich an der Schranke, als er dir zukam. Und als Kommun dachte sie noch immer, wie schön es doch im Birkenhaine war. Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung den Weg. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Kennen vielleicht einige noch von Hildegard Knef. Das war das Trash-Museum, ihre Version von Ich brauch Tapetenwechsel. Das Trash-Museum, da ging es bei dieser Platte, die Mitte der 80er Jahre rauskam, um Coverversionen. Die drei Leute, die in der deutschen Musikszene einiges schon damals bewirkt hatten, eingespielt haben unter dem Namen der Trash-Museum. Unter anderem war dabei Thomas Schwebel von den Fehlfarben, der ja jetzt wieder mit alten Fehlfarbenaufnahmen, die etwas umgearbeitet wurden, nochmal reüssierte sozusagen. Wir machen weiter hier mit zwei weiteren deutschen Gruppen, Kastrierte Philosophen, Philipp Bohr und Voodoo Club. Danach noch ein bisschen Reggae zu den kastrierten Philosophen zu sagen. Sie kommen aus Hamburg und da gab es, ich glaube es war 86 oder 87, einen Sampler. Die hieß Gore Night Show. Das war ein Sampler mit 12 Hamburger Independent-Gruppen. Unter anderem war auch Captain Kirk damals schon mit dabei. Warum hieß das Gore Night Show? Nun, es gab legendäre Gore Nights und zwar in der freien Garage. Und das fand statt im Alabama-Kino in Hamburg, Eidelstedt und freie Garage. Das war sowohl sowas wie ein Vertrieb, wie aber auch ein Studio. Also eigentlich kam da sehr viel zusammen. Es gab auch das White Noise Label, das hing alles miteinander. So genau ist es gar nicht mehr so zu klären, schon so lange her. Und im Mai 87 fand dann die 25. Gore Night statt und man sagte sich, na, wir könnten das auch mal aufnehmen. Also machen wir einen Live-Sampler und dokumentieren damit auch nach langer, langer Zeit mal wieder, was sich denn in Hamburg so tut. Ja, und erlaubt waren 4 bis 5 Stunden der Vorbereitung. Pro Tag wurden 2 Bands aufgenommen. Maximal ein Overdub war nachträglich, habe ich gelesen, erlaubt für sogenannte Härtefälle, falls irgendwie mal eine Gitarre oder sowas ausgefallen ist. Hier sind jetzt die kastrierten Philosophen. Cream your pants. This is about you. Celebrate just called ceremonies. I wish you could walk up down the roses. So I leave to you, watch for the current cover. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Laut und unabhängig, so haben wir die Sendung genannt. Wir hätten noch ein paar andere Attribute dazufügen können. So ist das, wenn man auf Platten zurückgreifen muss. Wir haben ja sonst hier in unseren Nachtsendungen meistens alles schon von CD, aber dieses Mal eine Sendung, wo gutes altes Vinyl eine Rolle spielt. Aber wir lassen uns einfach nicht irritieren, wir werden das weiter probieren. Philipp Bohne, Voodoo Club ist mir einfach zu wichtig. Das, was Independent angeht, dafür steht er in Deutschland. 80er Jahre, Clean Eyes for Dirty Faces. Wir probieren es einfach nochmal oder gehen was später rein, das sehen wir dann mal. Intelligence hidden behind rain. Imitation, sex, your wild blood, aristocracy. Thank you. Ein schöner Dub Reggae hier um 1.38 Uhr Minuten im DLF Nachtradio im Soundcheck laut und unabhängig. Das war unser Titel, das war doch hier sehr schön geschmackvoll und melodisch, weder laut, aber unabhängig. Das schon auf einem unabhängigen Label, damals in den 80er Jahren rausgebracht. Augustus Pablo, und der Titel hieß Pablo meets Mr. Basie. Davor, das waren Philipp Bohr und sein Voodoo Club Clean Eyes for Dirty Faces. Und hier stimmt das mit dem Unabhängigen nur wirklich. Er hat das damals auf seinem eigenen Label rausgebracht, ein kleines unabhängiges Label in Dortmund oder war sie in Herne, bin ich mir nicht, oder in Hagen war es genau, dort war er situiert. Mittlerweile wohnt er ja in Malta und er hat damals mit seinem Constrictor-Label eine Reihe von deutschen, aber auch anderen Bands, englischen, amerikanischen Gelegenheit gegeben, hier in einem Insider-Publikum noch mehr bekannt zu werden. Eigentlich schade, dass er es nicht weitergemacht hat, aber er hat mir mal erzählt, es ließ sich nachher nicht aufrechterhalten, das heißt, es hat sich einfach nicht gerechnet, beziehungsweise es war einfach zu viel Arbeit und seine eigene Karriere war ihm schon wichtiger was ich auch glaube. Wir machen weiter mit den Sugar Cubes. Da gab es einen Sampler, da stand drüber, hier ist die Musik bzw. sind die Hits für 88 im Independent-Bereich, die Buzz Compilation. Eine Reihe von Bands, von denen man heute nichts mehr weiß, Jack Rubis waren dabei, The Company, Mother of Creation, die Wallflowers, da, die gibt es glaube ich sogar noch, und vor allen Dingen diese Sugar Cubes. Damals eine Sensation, dieser Song der Band aus Island mit Ausrufezeichen steht hier, schnellte im Sommer in die britischen Indie-Charts, nicht nur in die Indie-Charts, ist auch in den nationalen Charts sehr hoch gewesen, und man hatte hier die Gelegenheit, bei dieser Bass Compilation diesen Song nochmal zu hören, denn der Vertrag für diesen Song wurde schon bevor er eben in die britischen Charts schoss, abgeschlossen, und so konnte auch dieses kleine Cat-and-Mouse-Label sich diesen Song noch einmal sichern. Mittlerweile gibt es die Sugar Cubes ja nicht mehr, das heißt, sie sind im Wartestand, ihre Sängerin macht eine Solo-Karriere, aber das heißt nicht, dass sie nicht nochmal zusammenkommen werden, Björk und die Sugar Cubes mit Birthday. Band namens Pink Floyd noch etwas zu sagen und zu singen und zu komponieren hat, dann haben sie Songs wie diesen geschrieben. See Emily Play, ja, ihr erstes oder zweites Single war das. Hier eine Interpretation von Baroque Bordello aus den 80er Jahren, was wiederum beweist, dass auch in Frankreich eine rege Independent-Szene damals wuchs mit eigenen Bands. Das hier war vom Garage Sampler, ein Doppelalbum. Und neben Garage gibt es ein Label drüben in Frankreich, auch in Paris ansässig, was wesentlich bekannter wurde und bis heute sehr einflussreich. Da drüben ist New Rose. Bis hin zu den Nachrichten hören wir von einem New Rose Doppelalbum, einem Sampler, ebenfalls 80er Jahre. Eine Band, die jetzt bei uns auch in den vergangenen 3-4 Jahren bekannter wurde, Giant Sand aus den USA. Der Titel Who Do You Love, und nachher geht's dann weiter mit Laut und Unabhängig. Who do you love?